WDR 3 Hörspiel. Mit Dominik Josic im Studio herzlich willkommen zum Hörspiel, in dem wir heute an eine der Außengrenzen Europas reisen. Genauer gesagt an den Evros, der zu großen Teilen die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland bildet. In der Antike trieb auf diesem Fluss der Kopf von Orpheus, von den Mänaden in Stücke gerissen, nachdem der Sänger und Dichter der Unterwelt entstiegen war. Das internationale Performance-Kollektiv And Company & Co. hat den Orpheus von damals in die Gegenwart versetzt, in der tausende Menschen den Evros durchquert haben, um mit möglichst wenig Mitteln in die Europäische Union zu gelangen. Hier versucht sich Orpheus nun als Schlepper, glücklos wie auch damals schon in der eigenen Sage als Wanderer zwischen den Welten. Das erwartet Sie also in den kommenden knapp 50 Minuten, eine preisgekrönte Reise durch die Geschichte der Migration, die uns geradewegs in unsere Gegenwart führt, mit musikalischen Zitaten aus den bekannten Opern von Monteverdi und Gluck, mit dokumentarischem Material und mit diskursiven Texten, die aus dem Hörspiel ein musikalisch-poetisches Gesamtkunstwerk werden lassen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung bei Orpheus in der Oberwelt, eine Schlepperoper von And Company & Co. Hallo, herzlich willkommen beim Radio Europa. Mein Name ist Alex. Und meiner ist Reda. Wir sind heute Ihre Schlepper, denn dies ist ja, wie Sie wissen, eine Schlepperoper. Wir berichten heute aus dem Eurozonen-Randgebiet Nordgriechenland bzw. Westthrakien. Das alte Thrakien galt ja schon in der Antike als archaisches Ausland. Hier spielen die blutigsten Mythen. Orpheus, Dionysus, die Bacchen, Titanen, alle. Der westliche Teil gehört heute zu Griechenland und damit zu Europa, der östliche Teil zur Türkei. Getrennt werden beide durch einen Fluss. Das ist der Evros. Das ist der Grenzfluss von Evropi, Europa. Evros heißt der Fluss auf Griechisch und das bedeutet breit. Meritz heißt er auf Türkisch und Maritsa auf Bulgarisch. Ich werde sie heute durch ein Paradies führen, wie seinesgleichen kein zweites in Europa gibt. Wir sitzen jetzt hier voll getarnt unter einem Baum am Mündungsufer und wir machen das, was alle Menschen machen, die sich hier aufhalten. Wir schauen durch ein Fernglas. Das hier ist nämlich ein Vogelparadies. Alle Vögel. Wirklich alle Vögel kommen hier durch auf ihren Vogelzug. 321 verschiedene Arten nisten hier vollkommen ungestört. Wir befinden uns ja auch in einem militärischen Sperrgebiet. Das hier ist die aktuelle Außengrenze der EU. Früher war sie offen wie ein Scheunentor, heute ist sie dicht. Heute steht hier ein NATO-Stacheldraht und etwas oberhalb am Fluss befindet sich noch ein altes Minenfeld. Und genau hier, in dieser Gegend, wurde der mythische Sänger Orpheus in Stücke gerissen und seinen Kopf in den Fluss geschmissen. Der ist dann immer noch singend, den Evros hinuntergetrieben ins Mittelmeer, bis zur Insel Lesbos, ins Auffanglager. Wir gehen jetzt gemeinsam auf diese Reise quer durch den ganzen Kontinent bis ans Ende von Europa. Willkommen in Europa. Wir übertragen heute Leben, Lust und Leidenschaft. Wir geben Akt 1. Trauer. Orpheus am Grabe der Verstorbenen. Hirten und Nymphen haben ihn hierher begleitet. Zur toten Klage, zum toten Opfer. Sie treten im ernsten, feierlichen Reigen an die Grabstätte, streuen Blumen ins Wasser und singen Klagelieder. Dov'è il tuo fratello? La voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Blicken wir zurück aufs Meer, in die Vergangenheit Europas, wie sie hier ankam, auf dem Rücken eines schwimmenden Stieres, Blumenkränze im Haar, Blumenkränze im Wasser, zur Begrüßung, wie jetzt, zum Abschied, auf den Särgen von denen, die hier angespült wurden, und im Wasser für die, die nie gefunden werden. Voll Mitleid murmelt der Fluss im Tal. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Wie bei einem Fluss, der ins Meer fließt. Wie der Nil, der Mississippi oder der Amazonas. Wir haben auch so ein Delta in Europa. Das Evros-Delta. Den sollte sie also auch kennen. Es ist auch ihre Grenze. So, was haben wir da? Könnte eine Person. Ja, wie weit ist der weg? Der ist schon weiter weg, ne? Mal nochmal zurück. Dann machen wir es in die Helligkeit raus. Diese unsere Brüder und Schwestern wollten aus schwierigen Situationen heraus ein wenig Ruhe und Frieden finden. Sie haben einen besseren Ort für sich und ihre Familien gesucht, aber sie haben den Tod gefunden. Und wie häufig finden sie kein Verständnis, keine Aufnahme, keine Solidarität. Und auch ihre Stimmen steigen zu Gott auf. Da läuft er. So. Er läuft jetzt wieder hoch zum anderen Dorf. Hast du jetzt schon mal eine Einstellung? Da hast du. Das sind zwei Personen, oder? Ich bin der Schleppe. Ich helfe beim Grenzübertritt. Ich bin ein Rätsel. Ich komme aus dem Nichts. Hallo, ich bin's wieder, Alex, ihr Schlepper. Schlepper, das klingt natürlich fies. Das klingt nach Menschenhandel, nach organisiertem Verbrechen. Das ist auf einer Ebene mit Organhändlern, Kinderpornografen. Aber jetzt denken Sie doch bitte mal zur Abwechslung an Fluchthelfer. Da hat man doch gleich ganz andere Assoziationen. Also ich denke dabei an einen umgebauten Trabi und unter der Rückbank hat sich eine ganze Familie versteckt. Der Fluchthelfer. Das war doch mal ein Held der westlichen Freiheit, der Reisefreiheit. Das galt ja mal als Menschenrecht, das Recht auf Freizügigkeit. Und wer Flüchtenden half, dieses ihnen zustehende Recht auf Freizügigkeit zu verwirklichen, der kann sich auf billigenswerte Motive berufen und handelt sittlich nicht anstößig. So hat das mal der Bundesgerichtshof vor vielen Jahren entschieden, als ein Schlepper sein Honorar einklagen wollte. Und er hat auch Recht bekommen. Aber mit dem Fall der Mauer kam es zu einem völligen Wechsel der Szene. Wie in der Oper oder in der Liebe, wenn ein geliebter Mensch plötzlich zum Monster wird, zum Buhmann. Ohne dass dieser Mensch irgendetwas anderes machen würde als vorher. Die Zeiten ändern sich. Aber dieser Beruf ist natürlich viel, viel älter. Fast in jeder Sprache gibt es Ausdrücke für ihn. Kojote, Hai, Kopf der Schlange. Und wenn wir heute das Wort Schlepper in ein Übersetzungsprogramm eingeben, dann kommt da als erstes Facilitator. Das klingt natürlich gleich viel besser, viel vertrauenswürdiger, mehr nach Dienstleistung. Und wenn man dann dieses Wort Facilitator wieder zurück ins Deutsche übersetzt, dann erhält man ein ganz erstaunliches Ergebnis. Dann steht da Vermittler, Unterstützer, Schulungsleiter, Moderator. Hallo, ich bin Claudia. Ich bin heute Ihre Mobilitätsbeförderin. Ich werde Sie hier durchführen. Ich hoffe, Sie haben leichte Kleidung angezogen. Wir werden auch ein Gewässer überqueren. Bei mir gibt es nur eine Regel. Was auch geschieht, drehen Sie sich niemals um. Das ist hier kein Rundum-Sorglos-Paket, das Sie gebucht haben. Ich bin weder Ihr ständiger Begleiter noch Ihr Beschützer. Ich bringe Sie lediglich von A nach B. Schwierige Reisen erfordern umfangreiche Vorbereitung. Und das ist heute notwendiger denn je. Hierher zu kommen, ist in den letzten Jahren nicht unbedingt einfacher geworden. Nachdem die Möglichkeiten der legalen Einreise abgeschafft wurden, bleibt nur noch der illegale Grenzübertritt. Denn nur hier können Schutzsuchende Asyl beantragen. Ihr sollt wissen, dass kein Mensch illegal ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Menschen können schön sein oder noch schöner. Sie können gerecht sein oder laufen wir wieder. Ich darf mich ebenfalls vorstellen. Mein Name ist Komi Misrahim. Ich soll hier den Fährmann spielen in dieser Schlepperoper. Wir handeln hier mit Kilos, nicht mit Päckchen, wenn Sie wissen, was ich meine. Meine Dienstleistung ist der Transport, Import, Export von Seelen und Körpern. Gegen eine kleine Spende, einen Obolus. Früher hat man den Toten dafür eine Münze unter die Zunge gelegt. Ich helfe nur, den Preis zu bezahlen und den Kreis zu vollenden. Für die Überfahrt von A nach B und von B nach C. Am Anfang war das ABC. Aus Afrika über die Levante. Nach Norden und Osten, nach Westen und überall hin. Europa, Europa, die Frau mit der breiten Sicht. Sie wurde von einem Stier aus der Levante verschleppt. Genau wie das Alphabet. Am Anfang war Europa eine Jungfrau. Der Stier, der die verschleppt hat, kam als Ochse hier an und wurde gleich vor dem Pflug gespannt. Aus dem Stier wurde ein Ochse und aus dem Ochsen ein A. Das A steht auf dem Kopf, aber wenn man das A umdreht, dann wird es zu einem Kopf mit Hörnern. Das ist der Ochse im Joch. Dieser Querstrich war mal doppelt, wie heute beim Euro. Ochse pflügt das Feld und aus dem Boden wachsen bewaffnete Buchstaben und bis an die Zähne gerüstete Zahlen. Eine ganze Armee, die sich sofort in Bewegung setzt. Nach Norden und Süden, Osten und Westen, überall hin. Das ist der Geist, die Seele, die sich vom Körper löst und durch die Welt wandert. Bis heute läuft ihr der Körper hinterher. Wir befinden uns hier auf dem Branchentreffen für grenzüberschreitende Mobilitätsförderung. Ich spreche jetzt mit dem Bundesverband für Schleppen und Schleusen. Das ist eine Lobbyorganisation für Wirtschaftsunternehmen, die sich auf den undokumentierten grenzüberschreitenden Personenverkehr spezialisiert haben. Claudia und Komi, herzlich willkommen. Was mich und unsere Hörerinnen und Hörer, glaube ich, sehr interessieren würde, ist so eine kommerzielle Schleusung. Wie hat man sich die eigentlich vorzustellen? Meist verläuft das Geschäft wie andere Dienstleistungen auch. Der Kunde bucht, oft zu Fixpreisen, zahlt und bekommt dafür einen mehr oder weniger guten Service. Wir helfen beim Grenzübertritt, wir helfen. Wir kümmern uns. Mare Nostrum ist nicht unser Problem. Wenn Frontex und die ganzen Typen irgendwie nicht wissen, was sie da tun, okay? Und, also ich meine, du kannst einen 15-Jährigen, nicht 25 Jahre, ins Gefängnis schicken, nur weil er am Steuer saß. Okay? Die Konkurrenz zwingt natürlich zu entsprechenden Leistungen, denn eine schlecht durchgeführte Schleusung spricht sich herum und das ist keine gute Werbung. Dann kriegst du einfach nicht so viele Likes. Wir leben ja angeblich im Zeitalter der Globalisierung, ja, der globalisierten Märkte. Da fragt man sich dann aber schon, warum wird das, was den Waren, den Gütern, Dienstleistungen und so weiter erlaubt ist, den allermeisten Menschen kategorisch verweigert? Du meinst jetzt die Bewegungsfreiheit. Recht auf Freizügigkeit. Das ist doch kein Menschenrecht. Das ist ein Bürgerrecht. Und Bürger heißt Staatsbürger. Der Staat entscheidet, wen er in die Burg reinlässt und wen nicht. Das ist die Grundlage für unser Geschäft. Das ist sozusagen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Schlepper. Wie Schlepper? Ich schleppe erstmal Wissen hier an, okay? Wie Orpheus. Der hat in Ägypten studiert. Wie übrigens alle großen Philosophen der Antike. Also bevor man dann in Alexandria alles angezündet Europa hat. Europa war ja auch gar keine Europäerin. Und Europa ist ja auch kein Kontinent. Betrachten wir dieses Europa mal aus der Vogelperspektive, dann wird sehr schnell klar, dass Europas Anspruch, ein Kontinent zu sein, ziemlich absurd ist. Europa ist nichts als eine kleine Beule an der westasiatischen Küste. Eurasia, baby, that's what you are. Ich frage mich, in dieser globalisierten Welt, würde die nicht sofort im Chaos versinken, wenn die nicht von den Staaten in ihrem jeweiligen Einflussbereich geschützt wäre? Der Staat ist heute ja vor allem dazu da, die Unordnung aufrechtzuerhalten. Das Kalkül der Staaten spaltet den grenzüberschreitenden Personenverkehr in zwei Märkte. In das Marktsegment des dokumentierten und den des undokumentierten Reisens. Das sind die Illegalen. Ich weiß zwar, ihr könnt für uns arbeiten und es ist auch easy, dass ihr die Arbeit macht, aber wir wollen euch eigentlich nicht haben. Die Mobilität von Gütern, Dienstleistungen, Kapital, Kultur und Menschen ist aber untrennbar miteinander verbunden. Dein Schein ist überall willkommen, du aber nicht. Du bist als Radio-Host ein allgemeines Äquivalent. Alex, du Schlupfloch. Also wenn ich jetzt so ein Schlupfloch wäre und zwar ein relativ groß ist, dann würden ja noch mehr reinkommen, als sowieso schon gekommen sind, oder etwa nicht? Es ist eben die hervorragende Aufgabe der Schlepper, die Porositäten sorgfältig zu studieren und diese Information als integrierten Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit mitzuverkaufen. Das heißt aber, dass ihr handelt nach genau derselben kapitalistischen Logik wie der Staat. Weil wir es verstanden haben. Ich verhalte mich wie ein schlauer Einzelkapitalist, der Staat aber wie ein oberschlauer Gesamtkapitalist. Das klingt aber ein bisschen dirty, musst du selber zugeben. Das ist aber nicht schmutziger als irgendein anderes Geschäft. Du willst mir doch nicht erzählen, dass Schleppen und Schleusen kein schmutziges Geschäft ist. Insofern jedes Geschäft schmutzig ist, ist auch dieses schmutzig. Wir sind uns doch alle einig, dass wir alle Menschen sind, oder? Und wir sind uns alle einig, dass wir hier nicht alle reinlassen können. Da draußen wimmelt es ja von Vögeln. Wo kommen die denn alle her? Dann kommen die alle vom Meer. Da muss ein Sturm draußen sein. Sieht aber komisch aus, die Vögel. Das sind ja unzertrennliche. Komm, komm, komm. And now we go underground. Familiar music. Familiar sound. There's future doors for the underground. There'll be equal stay and equal play. The underground where no one can betray. There'll be no light. So there can be no side. And you'll judge your fellow man. Understand by what is right. We'll all turn black, so who's to know? As a matter of fact, color, creed, and greed must go underground. Akt 2. Jenseits des Flusses. Orpheus durchquert das Gefilde der leichten Völker der Vögel zum Amt der Verdammten. Da heißt es, tapfer sein und schöne singen. Und so wie atemlos nach Angst und Schmachten Schiffbrüchige vom Strand. Entflohen der Flut. Starr rückwärts schauend. Ihren Grimm betrachten. So kehrt ich mich jetzt zurück. Und was ich sah, das sah aus wie ein Schatten, der seinen Körper verloren hatte. Vielleicht mein Schatten, der mir nacheilt. Durch mich wird sein Verstand, der kahle Kornen. Durch mich geht ein zum ewigen Wischland. Durch mich geht ein zum Volke der Verlorenen. Europa? Für mich war Europa immer eine Oper. Orpheus singt und das Meer wird ruhig. Wilde Tiere werden zahm. Vögel und Fische fliegen ihm zu. Flüsse verändern ihren Lauf. Bäume beginnen sich zu bewegen und versammeln sich um ihn herum. Der Ochse zieht nicht länger Furchen in den Boden. Tantalus hascht nicht länger nach der weichenden Flut. Sisyphos sitzt still auf seinem weinenden Stein. Und der Geier hackt nicht länger nach der Leber des Prometheus, solange Orpheus singt. Du jammernder Sterblicher, los, sing, sing jetzt endlich, ich will was hören. Los, komm on, was bist denn du für ein Vogel? Komm, hier, singen, los, sing! Wisst ihr noch, ihr dunklen Heine, wisst ihr noch, ihr dunklen Heine, meine langen, harten Qualen, Mitleid fand ich bei euch allen, Mitleid zeigten selbst die Steine. Wisst ihr noch, ihr dunklen Heine, wisst ihr noch, ihr dunklen Heine? Steinadler, Wespenbussard, Kraniche. Sagt doch, sagt ihr meine Leiden, sagt doch, sagt ihr meine Leiden, nicht schon in Verzweiflung enden, doch das Schicksal es kann wenden, großes Leid in großen Freuden. Sagt doch, sagt ihr meine Leiden, nicht schon in Verzweiflung enden. Zwergschar. Da haben wir einen stehenden Baumpieper. Gänsegeige, auch Bastölpel genannt. Das ist mein Lieblingsvogel, ist ein stehender Silberreiher. Das hier ist mein Vogelkontrollgebiet. Man muss sich natürlich der Landschaft entsprechend verhalten, um von den entsprechenden Vogelarten nicht sofort identifiziert zu werden. Wird die Fluchtdistanz unterschritten, dann gehen die hoch. Deswegen braucht man zweierlei. Man braucht entsprechende Optiken, also ein gutes Fernglas und ein Bestimmungsbuch, um die entsprechenden Bestimmungsmerkmale identifizieren zu können. Manche Vogelarten kann ich schon am Gesang identifizieren. Hier zum Beispiel der Baumpieper. Bei größeren Vogelarten geht das nicht. Die muss ich schon sehen, um deren Bestimmungsmerkmale erkennen zu können. Exoten muss man sofort melden. Früher haben wir da immer Telefonketten organisiert, wenn Schmuggler hier wieder fremdländische Arten eingeschleppt haben. Eigentlich müsste man die sofort zum Ort der Gefangennahme zurückschicken. Aber meistens weiß man gar nicht so genau, wo die eigentlich herkommen. Aber freilassen kann man sie ja auch nicht. Es sind ja Exoten. Meistens landen die dann in irgendeinem Zoo. Wenn ich die im Zoo gesehen habe, habe ich das aber auch sofort gemeldet. Der Zoo, der gehört nämlich auch zu meinem Kontrollgebiet. Reden wir über den Weißstorch. Der Weißstorch bewegt sich nicht gerne über große Wasserflächen. Es gibt aber nur zwei Möglichkeiten, um große Wasserflächen zu vermeiden. Das eine ist Gibraltar und das andere Bosporus. Also hier, das Evros-Delta. Das ist der Migrationskorridor. Die wandern tausende von Kilometern lang. Das ist eine enorme Zugleistung. Natürlich mit den entsprechenden Gefahrenmomenten. Also keine geeigneten Nahrungsplätze zu finden oder Räubern zum Opfer zu fallen. Schwächere Vögel, die zurückbleiben, die werden sofort von Beutegreifern abgegriffen. Das ist ganz normal. So ein Greifvogel, das ist ein Fleischfresser wie wir, der braucht es eben. Aber deswegen auch dieser irre Zusammenhalt im Schwarm. Der dient auch der Feindabwehr. Aber ohne großen Kapitän. Einfach nur durch die individuelle Kommunikation. Aber die funktioniert. Erst kommt da so eine Unruhe rein. Dann irgendwann, da springt der Funken über und dann geht's los mit dem Vogelzug. Das ist ein enormes Naturschauspiel. Jedes Jahr. Die können gar nicht anders, die Zugvögel. Der Migrationswunsch, der ist da und der bleibt auch. Auch nach Generationen in Gefangenschaft. Der bleibt bestehen. Das ist denen sozusagen in ihr genetisches Programm eingeschrieben. Ich habe in Berlin im Tempelhofer Feld mal einen nordamerikanischen Rotkardinal gesehen. Das ist ja eigentlich ein Käfigvogel, deswegen sprechen wir in diesem Fall von einem exotischen Escape. In Ornithologenkreisen wird das schon diskutiert, ob man die einfangen und töten soll, weil die ja den heimischen Bestand gefährden. Zum Beispiel die Kanadagans. Die Kanadagans, die gefährdet unsere heimische Graugans. Oder noch viel schlimmer, die vermengt sich mit ihr. Die verliert dann ihre genetische Eindeutigkeit. Aber zum Glück gibt es da eine brutbiologische Barriere. Die können sich nicht miteinander fortpflanzen. Also kein Grund, die Kanadagans zu eliminieren. Jenseits des Flusses sind die Felder der Tränen und Schmerzen. Hinter den Maisfeldern Minenfelder. Dazwischen ein schmaler Pfad, der Eingang zur verbotenen Zone. Da werde ich euch durchbringen, durch ewige Gefilde, wo ihr die verzweifelten Schreie hören sollt, der endlos leidenden Geister. Bejammert doch jeder den zweiten Tod. Und ihr sollt die sehen, die zuversichtlich sind im Feuer, weil sie hoffen, irgendwann einmal zu den glückseligen Menschen zu kommen. Wenn ihr aber einmal emporsteigen wollt, folgt mir. Straight to hell, boys. There ain't no asylum here. But if they catch you at the borders, I got visas in your name. Jetzt hier die Straße lang. Antworten Sie immer erst, wenn Sie die Frage verstanden haben. Fragen Sie gegebenenfalls nach. Jetzt der Pfad im Straße. Nehmen Sie auf keinen Fall Kontakt zu der Auslandsvertretung Ihres Herkunftslandes auf, selbst wenn Sie dazu aufgefordert werden. Hinter der Hügel ist der Fluss. Da wird ein Boot. Manchmal verlangen die Behörden, dass Sie sich Passpapiere für die Rückreise besorgen. Dazu sind Sie aber nicht verpflichtet, solange Ihr Asylantrag nicht entschieden ist. Da ist der Fluss. Durch eine detaillierte Beschreibung Ihrer Verfolgung, Haft, Misshandlung, Folter, verbessern Sie die Chancen, dass man Ihnen Glauben schenkt. Führen Sie aus, was Sie bei Ihrer Rückkehr befürchten. Beschreiben Sie nicht die politische Lage in Ihrem Herkunftsland, es sei denn, Sie werden danach gefragt. Tragen Sie Ihre Fluchtgründe präzise und ohne Umschweife vor. Umschreiben Sie die Dinge nicht, antworten Sie direkt auf die Fragen. Alles andere führt nur zu Missverständnissen in der Übersetzung. Häufig kursieren Geschichten, wie man sicher anerkannt wird. Lassen Sie sich auf gar keinen Fall darauf ein. Die Mitarbeiter des Bundesamtes kennen die Situation in Ihrem Herkunftsland und merken schnell, wenn Ihnen eine Geschichte aufgetischt wird. Es kann sein, dass es zu Nachfragen kommt. Es reicht aber nicht, diese Fragen zu beantworten. Sie müssen alles Wichtige erzählen. Lassen Sie sich Zeit. Auch wenn die Mitarbeiter zu erkennen geben, dass sie daran kein Interesse haben, lassen Sie sich nicht zur Eile drängen. Sie müssen alles Wichtige erzählen. Ohne heißes, tapferes Herz und schönes Singen, schönes Singen. Was heißt hier tapfer sein und schönes Singen? Was ist denn mit der Qualitätssicherung bitte? Wie könnt ihr mir denn garantieren, dass wir hier sicher durchkommen? Mich als Schlepper setzt das auch enorm unter Druck. Ich möchte eigentlich nichts mehr transportieren, das schreit oder weint. Ich komme mir vor wie ein Pferd, auf das blind gesetzt wird. Mir persönlich wäre ein transparenterer Markt auch viel lieber. Dass die Leute eine Wahl haben. Dann wüsste ich, sie haben sich für meinen Service entschieden und nicht für deinen oder deinen. Das ist doch alles total irreal hier. Irreal heißt, dass die Realität irre ist, nicht die an ihr Verzweifelnden. Oder der Staatsanwalt, der muss auch irre geworden sein. Das ist der Verherrlichen von Straftaten. Der Staat erzeugt den Schlepper, deswegen hasst er ihn so. Es ist also nur natürlich, dass für so einen Grenzübertritt Geld bezahlt wird. Die Geldübergabe antizipiert den Grenzübertritt. Und so wie eine Münze von Hand zu Hand wandert, wandert eben ein Mensch von Land zu Land. Aber das steht nicht im Widerspruch zur Liebe. Orpheus handelt ja auch mit dem Gott der Unterwelt. Er will seine Geliebte nicht geschenkt haben, nur geliehen. Nur leihen soll er und nicht schenken. Nennt man das nicht Leben auf Pump? Von euch würde ich auch nichts geschenkt bekommen wollen. Erst recht nicht Europa. Aber das müsst ihr doch schon zugeben. Mit Frontex hat Europa seine Ideale verraten. Was will Europa denn jetzt noch gegen Putin sagen? Also ich finde, Europa hat ihre Ideale schon immer verraten. Der Verrat ist das Ideal von Europa. Warum hat Frontex Europa verraten? Ich habe hier die Visitenkarte von Ilkka Leitinen, das ist der Chef von Frontex. Und darauf steht: Openness, Transparency, Professionality, Communication and Team Spirit. Das ist für mich Europa. Europa. Woher kennst du denn Ilkka Leitinen? Wir kennen uns vom European Day for Border Guards. Ich habe ihn dort in Menschenrechten geschult und wir haben anschließend mit dem gesamten Team den Chor von der Unantastbarkeit der Menschenwürde gesungen. freiheitlichen, demokratischen Grundordnung, des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, umfasst die Werteordnung des Grundgesetzes, die alle Staaten der Europäischen Union gilt. Dazu gehört der Schutz der Menschenwürde. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie ist der oberste Grundsatz, an dem alle staatliche Gewalt ihr Handeln auszurichten hat. Der Staat hat alles zu unterlassen, was die Menschenwürde beeinträchtigen könnte. Akt 3. Blick zurück nach vorn. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, häufen sich hinter uns Trümmer auf Trümmer. Orpheus findet den Weg, der sich durch sie hindurchzieht, und kehrt zur Oberwelt zurück. Hier haben wir ein Fahrzeug. Nee, ist ein Tier. Oder ist ein Tier, ne? Ja. Runter. Aber ein Hund. Pferdehai oder Kojote, schlaue Schlange mit beweglichem Kopf. Überall seh ich Wege, überall ist aus dem Weg zu räumen. Frontex benennt sehr gerne seine Operationen nach Figuren aus der griechischen Mythologie. Die Operation auf Lampedusa zum Beispiel heißt Hermes. Sehr gut. Der Gott der Reisende, der Kaufleute und der Diebe. Die Operation auf den Ägäiseninsel hieß Poseidon. Noch besser ist doch der Gott des Meeres. Es gab auch eine Operation Zeus gegen falsche Seeleute. Dann sollte eine Operation Pandora heißen, wie die Büchse von Pandora. Das ging natürlich nicht. Deswegen haben sie dann lieber die Operation Minerva genannt. Minerva. It's Athena. Und der neue Überwachungspanzer heißt Talos. Talos ist ein Riese, der um Kreta herumschwimmt und er schmeißt Steine auf alle, die auf die Insel kommen wollen. Frontex zählt nur die Menschen, die es nach Europa geschafft haben und nicht diejenigen, die es nicht schaffen. Warum? Weil diese Menschen tot sind. Frontex hat keine Ahnung von griechischer Mythologie. Die Toten sind Migranten. Und Hermes ist ihr Gott, der Schleppergott. Er organisiert seinen Kampf um den Aufenthalt, um die Papiere und um die richtigen Routen. Er fragt das Netzregime, woraus bestehst du? Und wo er verjagt ist, bleibt ihm um. Ja, es sind unglaublich viele Menschen hier versammelt. Eine Massendemonstration, wie ich sie selten gesehen habe. Aber die Menschen, die formieren sich gar nicht. Sie sind alle wild durcheinander gewürfelt und singen und tanzen. Es ist wie eine dionysische Massendemonstration. Ich sehe auch vor allem Frauen, weiß gekleidete Frauen und einen weiß gekleideten alten Mann. Der wird hier noch erwartet. Das ist der Papst, der soll hier auch noch sprechen. Da vorne ist eine Bühne aufgebaut. Das ist er, das ist der europäische Mauerfall. Hier sind auf einmal ganz viele Menschen versammelt mit Bolzenschneidern. Überall werden Löcher in Zäune geschnitten. Manche Leute gehen mit bloßen Händen auf die Zäune los und versuchen da Löcher reinzureißen. Leitern werden angeschleppt. Und da kommen auch Menschen von der anderen Seite rüber. Wir wissen ja, wie das geht. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk! Die Mauer muss weg! Die Mauer muss weg! Jesus kehrt zurück und reißt die Mauer ein! Ho sentito la globalizzazione dell'indifferenza ci rende tutti innominati. Die Seele, die ist doch im Körper gefangen, die will doch raus. Das wissen wir doch seit Orpheus. Das ist doch ein Krieg, der hier stattfindet. Ein Krieg gegen Unbewaffnete. Ein Krieg gegen Flüchtlinge, den Europa hier führt. Und wir sollen uns darauf einstellen, dass man Menschenrechte notfalls militärisch durchsetzen muss. Bin ich dafür? Und den Bundeswehreinsatz im Inneren, da bin ich auch dafür. Aber wo werden denn die Menschenrechte systematisch verletzt? Die werden doch an Europas Grenzen systematisch verletzt. Und wo verlaufen denn diese Grenzen? Die verlaufen doch nicht nur hier am Evros in Griechenland. Die verlaufen doch in der Innenstadt, am Bahnhof, am Flughafen, in jeder Straßenkontrolle. Da verläuft doch die Grenze. Die hat sich aufgelöst, diese Grenze. Ein Gas, die ist jetzt überall. Ist das die Seele von Europa? Dieses Gas! Wollen hin. Tausende Freiwillige, wie damals nach Spanien. Das weiß ja heute jeder. Aber was heute kaum einer weiß, ist, dass kurz darauf Hunderttausende nach Deutschland gegangen sind. Illegal über die Grenze, um sich den kämpfenden Truppen anzuschließen. Oder ganze Grenzschutzverbände, die zu deutschen Heeresdivisionen wurden. Eine europäische, multinationale Truppe. Norweger, Dänen, Schweden, Finnen, Niederländer, Schweizer, Flamen, Wallonen, Franzosen, sogar ein paar Briten, Letten, Esten, Ukrainer, Kroaten, Bosniaken, Serben, Italiener. Es war eine Zeit, in der Menschen nicht verzweifelt versuchten, nach Europa zu kommen, sondern aus Europa heraus. Wir, die wir der finsteren Zeit entronnen sind, sollten bedenken, dass die Vergangenheit Anspruch an uns hat. Ist nicht in Stimmen, denen wir unser Ohr schenken, ein Echo von nun Verstummten? Schreiben Sie sich das alles auf einen kleinen Zettel und lesen Sie sich ihn immer wieder durch. Und wenn auch das nicht mehr hilft, bleibt nur der Gesang als freundliches Asyl. Vom Alpha bis zum Ozean fließt ein Fluss und am Ufer brennt ein Busch und aus der Asche steigt ein Vogel mit zwei Köpfen, bewacht von 24 bewaffneten Buchstaben. Free fall flow, river flow, on and on it goes. Breathe underwater if you can. Please believe me, the river told me very softly your name. Europa! You romantic hope dealer, you dope healer, du Nasenpopel aus einer neoliberalen Nase! You rope's snot running down a teenage runaway's face. Blow your nose, blow your brains out. A big blow for your pope, you rope. You romantic hope dealer, you dope healer. Ho, westwards, go! Eurasia, Eurabia, Eurafrica, Eurostralia, Oceania, Southeast Asia. Eurasia, Eurabia, Eurafrica, Euramerica, Eurostralia, Oceania, Southeast Asia. Eurasia, Eurabia, Eurafrica, Euramerica, Euro-Australia, Oceania, Southeast Asia. Eurasian invasion, a Caucasian conspiracy of stupid white men, just like me. Friendly greetings, dear citizens. Europax vobis cum. Now you know, we will carry you gently. Lights out. Let's boogie! Akt 4. Im Offenen. Eine Boje treibt auf dem Meer. Nein, ein Kopf, der sinkt. Orpheus Kopf sinkt und das Meer wird ruhig. Hat, wie Orpheus sagt, keine Augen, weil sie über dem Intellekt schwebt. Wie kommt es, dass die Menschen in Europa das Wissen lieben und nicht die Liebe wissen? Wir Schlepper sind Boten der Liebe. Wir geben, was wir nicht haben. Wir sorgen für einen völligen Wechsel der Szene. Das Spiel wird durch eine plötzlich hereinbrechende Wirklichkeit abgelöst, wie bei einem Feueralarm in der Oper. Dafür muss natürlich bezahlt werden. Und zwar immer ein Tick mehr, als man hat. Das ist bei Liebesdienstleistungen ganz normal. Es gibt kein Wohl als das, was helfen kann, den Preis zu bezahlen für den Zugang zum Begehren. Liebe, Lust und Leidenschaft. Das kann man nicht trennen. Das ergibt ein Dreieck. Oder ein Delta, wenn du so willst. Was siehst du jetzt, Kumi? Ich sehe drei Frauen. Drei Grazien. Europa, Asien, Afrika. Ich glaube, sie tanzen. Vielleicht schweben sie auch. Zwei schauen in die eine Richtung und die andere in die andere. Dreh dich um, Europa. Dreh dich um. Warum dreht Orpheus sich am Ende um? Warum? Er hatte schon fast zur Oberwelt geschafft, aber im letzten Augenblick dreht er sich zu seiner Geliebten um und stößt sie damit zurück in die Unterwelt. Warum? Aus Liebe. Weil er zu viel liebt. Aus zu viel Liebe. Ist Liebe nicht immer der Mord an einer Grenze? Vielleicht sollte Frontex seine nächsten Operationen Operation Orpheus nennen. Seine Pushback-Operation. Die Boote mit den Menschen zurück ins Meer gestoßen. Aus Liebe, aus Humanismus, zurück ins Meer. Das ist unser Meer. Das Meer des Todes. Und das sind unsere Toten. 20.000 Tote seit dem Jahr 2000 aus Liebe! Liebe ist ein Schlepper. Sie ist nicht dein Beschützer oder dein Begleiter. Sie bringt dich nur von A nach B. Und dann bist du wieder alleine. Wie wir alle. So ist das in Europa. Die Dinge sind, was sie sind und sollen nichts anderes sein. Ein Stier ist ein Tier und kein Gott, sondern Geld. Das Geld ist das Joch, der Pflug, und Europa der Acker. Doch wenn der Ochse sein Joch abwirft, dann wird aus dem A wieder ein V. Das ist der Mensch, der unbewaffnete Mensch. Wohin sie ihn auch jagen, dorthin geht die Grenze. Das war Orpheus in der Oberwelt, eine Schlepperoper von And Company & Co. Dahinter verbergen sich Alexander Karschnia, Nicola Nord und Sascha Sulima. Die Erzählerin war Irida Baglanea, die Moderation hatte Alexander Karschnia. In weiteren Rollen hörten sie Schlepper 1, Claudia Splitt, Schlepper 2, Komi Mizrahim Tokbonu, Bariton, Bora Balci, Countertenor, Georg A. Bucho. Als Musiker Renier van Hout, Simon Lenski, Susanne Fröhlich und Sascha Sulima. Von ihm stammt auch die Musik unter Verwendung von Partituren aus den Orpheus-Opern von Christoph Willibald Gluck und Claudio Monteverdi. Ton Boris Wilsdorf, Regie And Company and Co. Dramaturgie Isabel Platthaus. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.